Tamino, wollen wir nicht speisen? Blase du nur fort auf deiner Flöte. Ich will meine Brocken blasen. Herr Sarastro führt eine gute Küche. Nun will ich sehen, ob auch der Keller so gut bestellt ist. Das ist Götterwein. Du hier, gütige Götter, dank euch, dass ihr mich diesen Weg führtet. Ich hörte deine Flöte und so lief ich pfeilschnell den Tonen nach. Aber du bist traurig. Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina? Wie? Ich soll dich meiden? Liebst du mich nicht mehr? Papageno, sage du mir, sag, was ist meinem Freund? Wie? Auch du? Oh, das ist mehr als Kränkung, mehr als Tod!